mich von Katzen nicht kratzen. Manche nennen mich den Köter, Töter, Macher, Mikrofaxen und benehm mich wie ein Schwergestörter. Das ist halt mein Stall, ein bisschen Beef, ein bisschen Flower Power, nicht wirklich aggressiv, doch trotzdem vollgepackt mit angestauter Energie, die endlich weichen. Willkommen, reich mir schon das Mikro. Manche sagen, ich wär Schizo, andere meinen einfach Psycho. Doch ich sag nur eins dazu, die Mischung macht so wie beim Kiffen. Und die, die nicht schwer von Begriff sind, sollten diese Zeilen blicken. Ich lob nicht den Konsum, ich bring lediglich Vergleiche. Auch in meinem Keller liegt ne Leiche, so ne stinkende Bleiche. Doch das tut jetzt nichts zum Thema, jeder hat halt seine Fehler. Ist ja eh klar, doch fast jeder sucht die Fehler bei seinem Gegner. Doch was tun, wenn man keinen Gegner hat, weil alle MCs sich verpissen. Auf dem Poster vor der Tür steht heute Abend die Floristen. Wenn die alle so feige sind, machen wir unser eigenes Ding. Solange die Leute bei uns sind, wollen wir uns ne Scheiße drin. Die Floristen sind am Start, also werft die Hände hoch. Jo, wir drei stehen am Mic, bis die Menge richtig tobt. Hebt eure Hände und nickt mit dem Kopf zu dem Backpack Battle Rap Gläser hoch, Prost. Die Floristen sind am Start, also nehmt die Hände hoch für die MCs aus dem Schwabenland mit den Titan Flows. Also hebt eure Hände und nickt mit dem Kopf, denn dieser Shit ist der Shit, der heute eure Party rockt. Ich fahr mit Tretroller, weil die Bullen was dagegen haben, dass ich motorisiert durch die Gegend fahre. Tja, juckt mich nicht, zumindest nicht besonders. Alles, was ich zum Verreisen brauch, sind Mikrofon und Kompass. Doch ich bleibe hier, zumindest für eine Weile. Schnapp mir Stift, Papier und Beat und schreib mir schnell die sechste Zeile. Und weiter geht's im Takt, denn damit nicht genug. Wenn die Floristen auf die Bühne gehen, ziehen Rapper ihren Hut. Ja, gut gereimt und dafür sind wir bekannt. Schon jedes zweite Kind gibt Floristik als Berufsunstand. Doch das hat nichts zu tun mit Akrobatik, tighter Reime, an denen die Floristen häufig und akribisch feilen. Man kennt uns als Live-Crew, auch als Bühnen-Typhoon. Die drei Mac-Rapper mit dem Maxi-Menü-Reim-Flow, wo sich alles reimt, was nicht bei drei von uns geerntet ist. Digga, dieser Shit ist einfach unentbehrlich, Bitch. Die Floristen sind am Start, also werft die Hände hoch. Jo, wir drei stehen am Mic, bis die Menge richtig tobt. Hebt eure Hände und nickt mit dem Kopf zu dem Backpack Battle Rap Gläser hoch, Prost. Die Floristen sind am Start, also nehmt die Hände hoch für die MCs aus dem Schwabenland mit den Titan Flows. Also hebt eure Hände und nickt mit dem Kopf, denn dieser Shit ist der Shit, der heute eure Party rockt. Verteilt die Flyer auf der Straße, mach ein Post in deinem Block, denn heute Abend ist die Crew am Start, die die Scheiße rockt. So läuft es halt mit den drei bassbittenden Mike Maniacs. Nach unseren Live-Shows brauchst du garantiert ein Medipack. Wir gehen eh nie weg, wie der Ruf von Hitler Deutschland. Doch hier kommt die neue Macht und zieht euch ein Treibsand. Mein Schreibzwang ist befriedigt, wenn die ganze Crowd, die Groupies und all die Kopfnicken, denn in den Laden rennen, die Platte kaufen, saugen oder klauen auf den Scheiß, sich an den Wichsen, ohne Hip-Hop zu missbrauchen. Mit Funkeln in den Augen stepp ich in die Cypher. Floristen kommen mit dem Fahrrad, gehen mit dem Maybach. Vini, Vidi, Vici, das ist unser Motto. Wir scheißen auf Arbeit und spielen lieber Lotto. An alle Party-Leute, wir machen Party heute. Wir spitten bis zum Schluss, spitten bis zum Tinnitus. Die Floristen sind am Start, also werft die Hände hoch. Jo, wir drei stehen am Mic, bis die Menge richtig tobt. Hebt eure Hände und nickt mit dem Kopf zu dem Backpack Battle Rap Gläser hoch, Prost. Die Floristen sind am Start, also nehmt die Hände hoch für die MCs aus dem Schwabenland mit den Titan Flows. Also hebt eure Hände und nickt mit dem Kopf, denn dieser Shit ist der Shit, der heute eure Party macht.